Kom. Hi, Michael. Hi, Peter. Na, alles fett? Ja, alles bestens, herrlich. Du, sag mal, ich hab vorhin... Nee, schon klar. Du hast es dir anders überlegt und willst jetzt doch einen Mitgliedsvertrag bei uns abschließen, stimmt's? Nee, ich bleib bei meinem Entschluss. Es geht um was anderes. Hier. Sag mal, Michael, kommt dir dieser Walkman irgendwie bekannt vor? Na und ob? Der gehört Bianca. Bianca? Sie war schließlich heute wegen einer Gratis-Probestunde hier. Und wegen ihres Walkmans bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Hat ja kaum noch jemand so ein Ding. Außerdem sah sie sehr ansprechend aus mit ihren blonden Zöpfen. Ach, blonde Zöpfe? Mhm, echt süß. Und auch sonst sah sie zum Anbeißen aus. Aber noch mehr war ich von diesem Walkman hier fasziniert. Ich wollte unbedingt mal den Klang testen. Mhm. Und da hast du dir einen Song von diesem Walkman über die Kopfhörer angehört. Na klar. Und ich muss sagen, dass die Kleine einen echt heißen Musikgeschmack hat. Das Stück In the Middle of the Night klingt auf diesen alten Kassetten. Geht's denn? Ja, also folgendes. Ein Auftraggeber von Sex braucht eine Latino-Band. Tja, wir haben keine. Der Typ war vorgestern in Oxnard und hörte da ein paar Musiker, die ihm ganz gut gefielen. Den Namen der Gruppe hat er sich allerdings nicht gemerkt. Also ich glaube, es könnten El Tiburon und die Piranhas gewesen sein. Sah nicht so aus. Nach dem Telefonat hat er die Musik zum Glück noch lauter aufgedreht. Na gut. Was wollte Peter? Jack und Lucy liefen über die Landstraße bis zu einer kleinen Stadt mit vielen fremdartig gekleideten Menschen. Und gleichzeitig beschwert sich Skinny bei dieser Felicity, ihm sei stinklangweilig. Ja, so wie es aussieht, scheint das Ganze tatsächlich ein großer Schwindel zu sein. Ja. Und das Schild an der Tür ist vermutlich nur ein Trick, falls Sheila doch mal unaufgefordert vorbeikommt. Ja. Skinny ist also immer noch ganz der Alte. Das fasse ich einfach mal als Kompliment auf, Mützenclown. Skinny! Glaubt ihr wirklich, ich kriege es nicht mit, wenn direkt vor meinem offenen Fenster ein Handy bimmelt? Na ja, klar, wer da in den Büschen hockt. Sherlock Wampe und Dr. Planlos. Fehlt nur noch Schisser Shaw, um das Trotteltrio komplett zu machen. Wie wäre es, wenn ihr bei eurer nächsten Schnüffelaktion gleich mit einer Blaskapelle anruft?